Am 30. Juni schickte der Präsident der Arabischen Republik Syriens, Bashar al-Assad, dem Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Er gratulierte dem Marschall Kim Jong-un ganz herzlich dazu, dass auf der 4. Tagung der obersten Volksversammlung der DVRK in ihrer 13. Legislaturperiode in Pyongyang am 29. Juni 2016 das Verteidigungskomitee der DVRK zum Komitee für Staatsangelegenheiten umgebildet und Genosse Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK gewählt wurde. Der syrische Präsident wünschte ihm gute Gesundheit, viel Glück und Erfolge in der neuen verantwortungsvollen Arbeit und dem freundschaftlichen koreanischen Volk unter Leitung von Genossen Kim Jong-un mehr Fortschritte und Gedeihen.